Gerechtigkeit. Gegen ein abgefragt korruptes System, das kein Problem löst, denn es selbst ist das Problem. Dass eine Welt geschaffen hat, die alles das zerstört, was seit Anbeginn zu uns gehört. Nämlich mit allen jenen mitzufühlen, die ungehorsam sind und zwischen allen Stühlen aufrecht gehen und nicht nach unten treten und dabei nicht verlogen um Erlösung beten und mit jenen, die für unser Wohl ergehen, unseren Müll aufsammeln und sehen. Manche nämlich müssen drunten sterben, wo die schweren Ruder der Schiffe streifen. Andere wohnen bei dem Steuer droben und sie wollen und wollen es nicht begreifen, dass sich alles ändern muss und wandeln, und da gibt es nichts mehr zu verhandeln. Kein System ist festgeschrieben in Gestirnen, alles nur erdacht in unvollkommenen Hirnen. Und drum habt den Mut, steht endlich auf. Wenn der Lauf uns nicht gefällt, verändern wir den Lauf. Uns vernetzen und mit uns beschenken. Nicht gewaltvoll, doch gewaltig an Ideen. Ohne Führer, doch zusammenstehen. Niemand muss sich an Befehle binden. Und so wollen wir die Welt uns neu erfinden. Ohne Gier und ohne Herrschaft, ohne Zwang werden wir zusammen ein Gesang. Denn was wir wollen, ist nicht zu viel verlangt. Haben erst die Liebelosen abgedankt. Ach, Freunde, pfeifen wir auf alles, was man uns verspricht. Auf Gehorsam und auf sogenannte Pflicht. Was wir wollen, ist kein Refrain und kein höherer Lohn. Was wir wollen, ist eine Revolution. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 21. Teil. Hetze und blinder Terror. Una sola Union, hombro con hombro, unidos todos, hasta acabar con el enemigo. Abajo los generales. Willy Brandt, der 24-jährige deutsche Emigrant, wird 1937 von seiner Partei, der SAP, Sozialistische Arbeiterpartei, von Oslo nach Barcelona geschickt, um über die verworrene politische Szene zu berichten. In seinen Briefen des Genossen Willy an die deutschen Freunde macht er seiner tiefen Enttäuschung Luft. Die Zerschlagung der PUM, der spanischen Bruderpartei der deutschen SAP, wird für Willy Brandt zu einem Schlüsselerlebnis. Bei seiner Rückkehr aus Barcelona rechnet er in Paris in einer Rede vor dem SAP-Vorstand mit den Kommunisten ab. Willy Brandts Rede hier im Wortlaut. Die Komintern und ihre spanischen Sektionen, die KP und die PSUC, PSUC, wie auch die Vereinigte Jugend, geben vor, eine radikale Demokratie mit stark sozialem Inhalt zu erstreben. In den früheren Monaten hieß es bei ihnen einfach: Erst den Krieg gewinnen, über das Weitere unterhalten wir uns hinterher. Und das hatte etwas Bestechendes. Es kam aber auch vor, dass dieselbe KP in ihrem Zentralorgan für die Demokratische Republik und in Frontzeitungen für den Sozialismus kämpfte. In der letzten Zeit hatte José Díaz den Versuch unternommen, eine Parole zu lancieren, die stärker den Doppelcharakter des Kampfes zum Ausdruck bringt, indem er sagte: Den Krieg gewinnen und die Volksrevolution retten. Um was handelt es sich wirklich? Es handelt sich darum, dass die Führung der UdSSR, der die Komintern untergeordnet ist, in Spanien die Niederlage Deutschlands und Italiens wünscht. Die Führung der UdSSR hält die Weltkriegsgefahr für äußerst akut. Auf die internationale Arbeiterklasse setzt sie schon lange nicht mehr. Sie versucht, die Niederlage Hitlers und Mussolinis und die Verhinderung des Sieges von Franco durch Paktieren, vor allem mit Frankreich und England, zu erreichen. Deshalb ist die Komintern bestrebt, die spanische Revolution in den bürgerlich-demokratischen Rahmen hineinzuzwängen. Die Russen wollen wirklich Franco schlagen. Und ohne die russische Waffenhilfe wäre es dort unten schon längst ausgewesen. Das muss man ganz klar aussprechen. Aber an diesem Punkte zeigt sich wieder mit ganzer Schärfe das Ineinandergreifen des Fortschrittlichen und Rückschrittlichen. Mit dem aktiven Eingreifen der Russen im vorigen Oktober ist zweifellos ein Bruch in ihrer seit vielen Jahren verfolgten Außenpolitik erfolgt. Sie haben damit begonnen, wieder eine aktive, selbstständige außenpolitische Linie zu verfolgen. Und an jenem Punkt deckten sich ihre Interessen mit denen der spanischen und internationalen Arbeiterklasse. Der Einsatz der Russen für die Vernichtung Francos war eine außerordentlich fortschrittliche Angelegenheit. Aber die Russen entwickelten eben ihre neue außenpolitische Aktivität im Rahmen ihrer veränderten Konzeption. Sie lieferten und liefern nicht ohne Bedingungen. Bedingungen, die sich aus ihrer Konzeption ergaben, dass aus internationalen Gründen in Spanien nicht über die Demokratische Republik hinausgegangen werden kann und darf. Aber die Dinge haben ihre Konsequenzen. Das Hineinzwängen in den demokratischen Rahmen führte dazu, dass auch solche revolutionären Errungenschaften abgebaut werden, die bereits in der Juli-Revolution gemacht wurden. Das führt zu Zusammenstößen mit den weitertreibenden Teilen der Arbeiterklasse. Um die von ihnen erstrebte Monopolisierung der Führung zu erlangen, scheuen die Kommunisten kein Mittel. Doch in einer Situation, wo alles auf die Sammlung der Kräfte gegen Franco ankommt, müssen die Methoden der KP, die Methoden der Verleumdung ihrer proletarischen Widersacher, der Hetze und des blinden Terrors gegen sie, der Absorbierung und Vernichtung aller anderen, die Kampfmoral untergraben und lebensgefährlich für den antifaschistischen Krieg werden. Diese Methoden drohen, die ganze internationale Arbeiterbewegung erneut zu vergiften und zurückzuwerfen. Sie drohen, die Ansätze der Einheitsentwicklung in einen Scherbenhaufen zu verwandeln. In Spanien haben sie bereits dazu geführt, die positive Entwicklung der anarchistischen Massenbewegung zu bremsen und teilweise eine gefährliche Rückentwicklung auszulösen. Die KP ist heute die ausschlaggebende politische Kraft im antifaschistischen Spanien. Wenn sie auch nicht die Führung der Regierung in Händen hat, so beherrscht sie doch heute den größten Teil des Staatsapparates. Die Offiziere sind zum größten Teil bei ihr organisiert, die Polizei ist überwiegend in ihren Händen. Spanien ist in einer Entwicklung zur kommunistischen Parteidiktatur. Willy Brandt, 1937. Es terriblemente complicado, tío. Difícil de explicar. El problema radica en que la lucha parece desmoronarse entre nosotros. Ya nadie se fía de nadie. Los anarquistas y el PUN tiran hacia un lado y los comunistas hacia otro. Es una locura. Lo único que puedo hacer es creerme en el partido. Ellos deben saber lo que hacen. La ciudad es como un polvorín a punto de fuego. Hay camiones de la Guardia de Asalto por todas partes. Y la policía acaba de... Es lebe der Tod. Die Tragödie des spanischen Bürgerkrieges. 21. Teil. Zweites Kapitel. Informationen zur deutsch-italienischen Intervention im spanischen Bürgerkrieg. Parece ser que nos envían a defender el cuartel general del Partido Comunista. No hay elección. Die Intervention der beiden faschistischen Großmächte begann mit dem ersten Tag des spanischen Bürgerkrieges. Mussolinis Italien war bereits an der Vorbereitung des Franco-Putsches gegen die Republik aktiv beteiligt gewesen. Hitler schaltete sich unmittelbar nach Ausbruch der Kämpfe ein. Deutsche Transportmaschinen mit deutschen Besatzungen flogen Francos marokkanische Kolonialtruppen, die den Kern seiner Streitmacht bildeten, über die Straße von Gibraltar auf das Festland. Bald darauf wurde die Legion Condor aufgestellt, die eine Präsenzstärke von 10.000 Mann erreichte und entscheidenden Anteil am Sieg Francos hatte. Offiziell handelte es sich um deutsche Freiwillige. In Wirklichkeit waren es ausgesuchte Offiziere und Mannschaften der Luftwaffe, die zum Kampfeinsatz nach Spanien abkommandiert wurden. Für die deutsche Luftwaffe war der spanische Bürgerkrieg eine günstige Gelegenheit, um die neuen Kampfflugzeuge und Bomber ME-109, JU-87, HE-111 zu erproben, die bald darauf Hitlers Blitzfeldzüge im Zweiten Weltkrieg ermöglichten. Das traurigste Kapitel der deutschen Intervention in Spanien ist die Zerstörung der baskischen Stadt Guernica. Hier wurde der Welt erstmals das Inferno des modernen Luftkrieges vorgeführt. Das faschistische Italien engagierte sich zahlenmäßig noch weitaus stärker als Hitler-Deutschland. Mussolini entsandte Heeresverbände, die sich auf dem Höhepunkt der Intervention auf 50.000 Mann beliefen und in geschlossenen Divisionen operierten. Die italienische Luftwaffe flog nach eigenen Angaben 5.318 Einsätze. Die Piloten leisteten 135.265 Flugstunden. Die italienische Flotte war mit 91 Schiffen, darunter zahlreichen U-Booten, am Seekrieg beteiligt. Rund 6.000 italienische Soldaten fielen in Spanien. Auch die italienischen Kriegsmateriallieferungen an Franco waren beträchtlich. Sie beliefen sich auf 763 Flugzeuge, 1.930 Feldgeschütze, rund 250.000 Infanteriewaffen und 7.663 Kraftfahrzeuge sowie Tausende von Tonnen Munition. Spanischer Bürgerkrieg. Adorno. 17. Juni 1936. 1939. Morgen. Spanisches Kolonialreich. Ausgang. Sieg der Putschisten. Folgen. Ende der Zweiten Spanischen Republik. Diktatur Francos. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumba, la. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Sie hörten, es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 21. Teil. Eine Niemandsland Radioart Produktion 2017. Einen Stein genackert und einen stumpfen Flug. Und eine böse Schwiegermutter hat, da ist gestraft genug. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Und eine böse Schwiegermutter hat, da ist geplagt genug. Ich ging wohl in die Kirche und bat den lieben Gott, er soll mir doch bescheren der Alten ihren Tod. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Er soll mir doch bescheren der Alten ihren Tod. Und als ich nun nach Hause kam, die Alte war schon krank. Ich bot ihr was zu essen an, von Herzen sagt sie Dank. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Ich bot ihr was zu essen an, von Herzen sagt sie Dank. Um Mitternacht, da krabbelt es und klopft es an der Wand. Der Tote kam gegangen und nahm das alte Weib. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Der Tote kam gegangen und nahm das alte Weib. Und als sie nun gestorben war, da legte ich sie auf Stroh. Anstatt dass ich soll weinen, von Herzen war ich froh. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Anstatt dass ich soll weinen, von Herzen war ich froh. Oh, ihr Träger, tragt fein sachte, dass die Alte nicht erwacht. Sie hat mich ja gequält, bei Tag als wie bei Nacht. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Sie hat mich ja gequält, bei Tag als wie bei Nacht. Und als ich auf den Kirchhof kam, das Grab war aufgetan. Da ging es dreimal, jup, jup, jup, die Alte war im Loch. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Da ging es dreimal, jup, jup, jup, die Alte war im Loch. Der Kuckuck nahm den Leib, der Sperling nahm das Hinterteil, das war fast das ganze Weib. Heidi, heido, heidalala, heidi, heido, heida. Der Sperling nahm das Hinterteil, das war das ganze Weib. Samstag, der 28. Januar 2017. Es ist 20 nach 12 mittags. Wir befinden uns hier an den Ramblas im Zentrum von Barcelona, Canaletas. Und hier kommt uns eine Demonstration entgegen. El Raval, Lateros, Aturistas, Botellón. Barcelona no está en venta. Barcelona steht nicht zum Verkauf. Eine Demo von Leuten. Hier sind die grüne Fraktion für die Desahucios. Stoppt die Zwangsräumungen. Die sind vorne mit dabei. Hier steht Ocupación de la Rambla, die Rambla besetzen, eine Demonstration, die sich offensichtlich und klar gegen den Massentourismus richtet, der die Innenstadt besonders von Barcelona erstickt. Für ein würdiges Wohnen in Barcelona, würdiger Wohnraum wird eingeklagt und es sind doch ziemlich viele Leute gekommen heute. Ich würde sagen, so, was ich so sehe, vielleicht 1000 oder noch mehr. Das ist schön, das freut uns. Mal sehen, ob ich ein paar Stimmen einfange. Buenos días, Contrabanda FM. ¿De qué va la manifestación? Die Demo protestiert gegen die Touristenwohnungen. Es gibt viele Illegale und die verursachen Mietpreiserhöhungen und damit verdrängen sie die alteingesessene Bevölkerung und dagegen wehren wir uns. Deshalb die Demo heute. Die Dame hat mir gerade ein Flugblatt in die Hand gedrückt. Barcelona no está en venta. Barcelona steht nicht zum Verkauf. Diese Demonstranten rufen, wir wollen keine Hotels, wir wollen Bewohner, wir wollen Nachbarn. Contrabanda FM, una valoración de la mani, una frase. Bueno, parece ser que, bueno, se trata de reivindicar. Diese Demonstrantin erklärt, wir fordern die Ramblas zurück. Wir wollen eine Stadt für das Volk und nicht eine Stadt für das Kapital. Die Ramblas sind ein emblematischer Ort, wo wir früher spazieren gehen konnten und heute nicht mehr, wegen der Massifizierung durch den Tourismus. Ob sie denke, dass man mit der Bürgermeisterin Ada Colau bessere Chancen hätte? Ja, sagt diese Frau, scheinbar ja. Der Plan zur Beschränkung der Hotels wurde ja verabschiedet. Damit verhindern wir eine weitere Massifizierung und Privatisierung von öffentlichem Raum, wodurch das alltägliche Leben der Einwohner beeinträchtigt wird. Que molestan a la vida cotidiana del vecino, del día a día. Muchas gracias. Palabras claras y contundentes. Muchas gracias. A ti. Ciao. Sie können uns nicht rauswerfen, steht da auf einem Transparent. Der Raval, das war das frühere Barrio Chino. Der Raval steht nicht zum Verkauf an. Mercato San Antoni per al Veinat y Popular. Auch das Stadtviertel Mercado San Antoni hat sich hier angeschlossen. Die Leute aus diesem Bezirk sind auch hier mit einem Transparent zum Protestieren. Die Demonstration ist doch größer, als ich dachte. Wir sehen hier eine schöne Mischung aus Jung und Alt. ¿Qué tal, corazón? Bien, una valoración, señora. Ah, pues está muy bien. Mira, hay mucha gente. Sí, sí, sí, mucha, mucha gente. Bueno, humilde, genial. No sé. Pero ahora entrarán con los carros a la boquería. A la boquería, gut. Jetzt geht's zum Boqueriamarkt. Bien. ¿Qué tal? Bueno, muchos colectivos diferentes. Diese Demonstrantin meint, dass viele Organisationen hier mitmarschieren, gemeinsam gegen die gleichen Probleme und dass es gut sei, die Kräfte zusammenzuschließen. Auch die CGT-Gewerkschaft sei ja hier, das sagt Adelina, eine Bewohnerin Barcelonas. Obwohl sie mit Gewerkschaften nicht am Hut hat, findet sie das gut. Tienen la infraestructura, diríamos, ¿no? Para convocar. Bueno, bien. los turistas en concreto. Die Touristen meinen, diese Demonstrantin sollen ruhig sehen, was hier los ist. Das sei gut, bei allem Respekt. Pues yo estoy encantada de que estemos en la calle mostrando y, ¿no? y poniendo sobre la mesa y sobre ahí a la vista. Eine weitere Stimme zur Demo. Ich bin sehr zufrieden, sagt diese Frau, dass wir hier auf der Straße sind und klar zeigen, was jeder in dieser Stadt eigentlich weiß und was jeder meist alleine erleidet. All diese Probleme, die Zwangsräumungen, all die Kinder und Jugendlichen, die hier nicht mehr weiterleben können und das muss sich offensichtlich ändern, gemeinsam. Nämlich, dass Barcelona nicht nur vom Tourismus leben kann, nur schlecht leben können unter der Diktatur des Massentourismus ist keine Perspektive. Nur vom Rathaus aus alleine ist es sehr schwierig, das Modell dieser Stadt zu verändern. Die Leute in den Stadtvierteln selber müssen das machen. Die Stadtverwaltung alleine kann das kaum schaffen. Deshalb ist es gut, dass wir alle hier sind. No, claro, y además también ellos saben que solo desde el ayuntamiento es muy difícil cambiar las cosas. Si la ciudad no está organizada, movilizada, si los barrios no toman realmente en sus manos, ¿no? un poco todo esto, desde la pura gestión no se pueden cambiar las cosas, con lo cual es bueno que estemos todos aquí. Buenos días, soy de la radio Contrabanda FM. ¿Una valoración de la manifestación? Un éxito total, éxito total, éxito total. Así que... Total Erfolg, meint diese Frau. Felices. Todos felices. Vale. Cuando nos devuelvan la Rambla seremos felices, de sí. verdad. ¿Y cómo están las posibilidades de que la población autóctona de Barcelona recupere la Rambla? Está difícil, pero no imposible. Sie meint, es sei sehr schwer, dass die Bevölkerung die Rambla sich zurückerobert, gegen die Lobbys hier vorzugehen, gegen die Spekulation und gegen die Lizenzvergabe für Hotels, meint sie. Aber wir Katalanen sagen ja poc a poc, nach und nach. Los gobiernos anteriores han habido muchas licencias para hoteles, que evidentemente ahora no se puede deshacer eso, es muy difícil, ¿no? Entonces hay que ir un poco al suave, ¿no? Poco a poco, ¿no? Como decimos los catalanes, poco a poco, ¿no? Pero bueno, exacto. Se irá. Bueno, estamos a tope, ya no podemos más. Hier passen nicht mehr rein, wir sind schon voll. Estamos hartos, y estamos hartos de que todos nuestros vecinos... Und wir haben die Nase voll, wir können nicht mehr so weitermachen. Wir haben es satt, dass alle unsere Nachbarn wegziehen müssen und sich die Mieten nicht mehr leisten können durch die Mietpreiserhöhungen. Dazu kommen die Zwangsräumungen, das Mobbing, besonders gegen alte Leute und Mieter. Die Mafias sind dabei, gerade diese oft wehrlosen alten Leute wegzuekeln. Es geht nicht mehr. Und es ist wichtig, dass auch Druck von der Straße aus gemacht wird. Ja, no se puede más. No podemos, no podemos. Yo creo que esto es importante, de que haya un empoderamiento por parte de... Die Regierung soll wissen, dass wir unsere Stadtviertel zurück wollen. El gobierno tiene que saber que nosotros estamos aquí porque queremos recuperar nuestro... Wer übrigens hier spricht, ist Eli. Die ist von den Yayo Flautas, von den Opi-Omi-Flöten. Das ist eine Rentner-Aktivistengruppe gegen die Zwangsräumungen und gegen die Gentrifizierung hier in der Stadt. Muchísimas gracias. De nada, nosotros. Acabamos de oír Eli de Yayo Flautas. Doy la página web www.yayoflautas.org. Gracias. La una menos ocho minutos. Aquí tenemos la regidora de Ciudad Bella, todo un honor, Gala, hola. Soy de Contrabanda FM. Wir haben hier Gala vor dem Mikrofon, das ist die Bezirksrätin für den Bezirk Ciudad Bella. Die sagt, gute Nachricht, diese Demo. Die Parteien im Rathaus sind sich mittlerweile fast alle einig, dass die Ramblas zurückerobert werden müssen. Aber die Anwohner müssen auch Flagge zeigen. Die Ramblas sind ja eine wichtige Achse hier in dieser Stadt, die als Flaniermeile für die Bewohner da sein muss. Also, der Tourismus muss reguliert werden. Zweitens muss sich in der Bevölkerung wieder die Idee festsetzen, dass die Ramblas für alle da sind. Una, nos exige al gobierno que hagamos más, ¿no? para poder regular el turismo y para hacer que la Rambla vuelva a ser de todo. Y dos, que es la parte más importante, hace eso, que los vecinos y las vecinas de la ciudad tengan en el imaginario colectivo que la Rambla es de todos. Pues muchas gracias y felicidades y éxito para nosotros y nosotros. Gracias. Bueno, felicidades a los organizadores. Sí, claro. Venga, gracias. Zur Demo vom 6.1.2017 an den Ramblas hier im Zentrum von Barcelona. Da bekomme ich ein Flugblatt in die Hand gedrückt von der tourismuskritischen Organisation BCN Neuesta Invenda. Barcelona steht nicht zum Verkauf an. Ein Flugblatt, worin ganz nüchtern ein paar Fakten zur Wohnsituation in der Stadt aufgezählt werden. Wussten Sie, heißt es da jeweils, dass die Preise auf dem Wohnungsmarkt auf das Niveau der Zeit vor der Krise zurückgefallen sind? Dass der Bezirk Ciudad Bella vom 4. Platz in der Rangliste der teuersten Wohnbezirke auf den 2. Platz hochgestiegen ist? Berechnet nach Quadratmeterpreis pro Monatsmiete. Wussten Sie auch, dass die Preise fürs Wohnen allein im letzten Jahr stärker gestiegen sind als in den 3 Jahren des Immobilienbooms zwischen 2006 und 2008? Wussten Sie, dass der Quadratmeterpreis in der Barceloneta und der Via Olímpica mittlerweile höher liegt als der im Bezirk Sarria? Das war früher immer einer der teuersten Bezirke. Wussten Sie, dass in Barcelona auf 4 legale Touristenwohnungen schon 2,6 illegale kommen? Die sogenannten HUTs, HUTs, die sogenannten Habitatges dus Touristik, Wohnraum, der für den Tourismus genutzt wird. Wussten Sie, dass in den Bezirken Ciudad Bella, Nou Barris und San Andreu sich über 50% des illegal genutzten Wohnraums für touristische Zwecke befinden? Wussten Sie, dass die Touristenunterkünfte in Barcelona sich seit 2008 verdoppelt haben, nämlich von 70.000 auf 148.000? Ein unglaublicher Wohnraum, der der Bevölkerung entzogen wird. Und wussten Sie auch, dass sich der Anteil der Arbeitslosen in demselben Zeitraum verdreifacht hat, von 6,5% auf 18,2%? Im Impressum heißt es hier, alle Zahlen sind Ermittlungen, statistisch ermittelt von der Federación de Asociaciones de Veïns y Veïnas de Barcelona, das heißt vom Verband der Anwohnervereine bzw. Nachbarschaftsvereine hier in Barcelona. Ein zweites Flugblatt, das wendet sich direkt an die Touristen und weniger an die Einwohner, sagt: Dear tourist, please note, a tourist apartment more, a family to neighborhood less. Jede Tourismuswohnung, die es mehr gibt, ist eine Wohnung für die Einwohner weniger. Das ist eine Plattform, die streiten für die Abschaffung der Touristenwohnungen hier in Barcelona. Da heißt es in 4 Sprachen, Englisch, Französisch, Italienisch und Deutsch. Eine Touristenwohnung zu mieten schadet den Einheimischen. Die Spekulation erhöht die Mieten und zwingt die Anwohner dazu, ihren Stadtteil zu verlassen. Der kontinuierliche Verkehr von unbekannten Personen über kurze Zeiträume in diesen Gebäuden beeinträchtigt die Sicherheit unserer Familien. Probleme, die aus einem unsozialen Verhalten entstehen, beeinflussen auf direkte Weise die Gesundheit und Ruhe der Anwohner und Bewohner. Der Handel der Umgebung sieht sich betroffen, verändert sich allmählich und verliert seine Identität. Unsere Wohnhäuser sind keine Hotels, unsere Straßen sind keine Toiletten. Barcelona hat dem Besucher, der diese Stadt respektiert, viel zu bieten. Aber wir als Bewohner dieser Stadt befinden uns auf dem Kriegsfuß mit all denjenigen, die dies nicht tun oder sich in unsere Wohnhäuser einquartieren. Neighborhood Movement La Barceloneta Diu Pro. Bewegung der Anwohner. Die Barceloneta sagt Nein. Und dann sieht man auch sehr illustrative Fotos von Betrunkenen, die sich nackt auf den Ramblas tummeln, den Prostituierten direkt irgendwo hingreifen, Kotzlachen, Bierflaschen zerbatzert auf dem Straßenpflaster, wiederum andere betrunkene Touristen, die auf den Balkonen hängen und singen und pupsen und pissen und schreien und Bier verschütten und so weiter und so weiter. Schreckliche Sache. Que le jodan al internet, a la televisión, lo que va a prevalecer es la radio, el único medio de comunicación revolucionario que va a quedar en el futuro. Viva la patria, chicos. Viva Contrabanda, viva la radio, viva Niemandland. Mittlerweile kurz nach 11:30 hier im Zentrum von Barcelona bei Niemandsland, Contrabanda 91.4 FM. Blauer Himmel, relativ warmer Tag. Schönen guten Morgen nochmal für alle die, die sich jetzt dazugeschaltet haben. Ein Lied von Fanny van Dannen und dann begrüßen wir Werner, der ist gerade ins Studio geschneit. Mal wieder ein romantisches Lied. Stell dir eine junge Frau vor, die so aussieht wie die junge Kanzlerin. So dachte ich mir das immer. So. Es ist ein Sommermorgen oder Frühherbst vielleicht mit ein bisschen Nebel. junge Stammzellenforscherin, du radelst durch den Morgen. Junge Stammzellenforscherin auch, du hast deine Sorgen. Dein Freund hat dich verlassen, obwohl du schwanger bist. Dabei habt ihr euch zum Abschied noch einmal so lange geküsst. Ihr zwei passt so gut zusammen und ihr seid euch noch immer so nah. Aber in der Zeit, als du schwanger wurdest, war er in Afghanistan. Junge Stammzellenforscherin, du radelst durch den Morgen. Junge Stammzellenforscherin auch, du hast deine Sorgen. Dein Freund sitzt verzweifelt im Flugzeug, er wollte einfach nur weg. Du denkst die ganze Zeit an ihn und du fühlst dich wie der letzte Dreck. Denn du hast ihn damals betrogen und es tut dir selbst so weh. Dein Herz krampft sich zusammen, denn das Kind ist von Professor G. Junge Stammzellenforscherin, du radelst durch den Morgen. Junge Stammzellenforscherin auch, du hast deine Sorgen. Eine Abtreibung kommt nicht in Frage, das wäre Mord für dich. Hast du es schon dem Professor gesagt oder weiß er es noch nicht? Und was ist mit deinen Eltern? Hast du es ihnen schon gesagt? Sie haben dich erst letzte Woche nach eurer Heirat gefragt. Junge Stammzellenforscherin, du radelst durch den Morgen. Junge Stammzellenforscherin auch, du hast deine Sorgen. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Werner. Du warst ja letzte Woche auch auf dieser Demo, ne? Ja, wunderschönen guten Morgen. Ja, ja, wir sind ja nach der Sendung dann beide da hingegangen. Allerdings warst du natürlich besser vorbereitet als ich. Ich wusste das noch nicht mal, dass die stattfindet, weil ich ja kein Facebook habe und Twitter und solche Sachen. Jedenfalls aber war doch beeindruckend, wie viele Leute da waren. Ja, hat mich echt überrascht, ne? Ja. Und du hast dann gleich das Mikrofon rausgezogen, hast deine Interviews gemacht und ich habe mich darauf beschränkt, mich an den Rand zu stellen und zuzugucken. Und alle die Bekannten zu begrüßen, die ich da getroffen habe. Ja, früher haben wir ja gesagt, Bürger, lass das Glotzen sein. Komm herüber, reih dich ein. Aber du hast am Rand gestanden und geglotzt, Werner. Komm herunter, reih dich ein. Ja. Aber jedenfalls war doch angenehm zu sehen, dass es jetzt offenbar sowas gibt wie Widerstand und Reaktion von unten. Ne? Ich meine, vielleicht wäre der Widerstand noch größer und hätte schon früher angefangen, wenn den Leuten hier nicht jeden Tag in den Kopf geschissen würde mit diesem Unabhängigkeitswahn. Ne? Katalonien soll sich abspalten von Spanien. Und da gibt es auch, übermorgen beginnt da der Prozess gegen unseren früheren Präsidenten hier in Katalonien, Herrn Mas. Und dem wird ausnahmsweise im Moment nicht Bereicherung oder Korruption geworfen, sondern er muss sich verantworten dafür, dass er vor über 2 Jahren jetzt im November 2014 dieses Referendum organisiert hat. Ne? Also nach so ungefähr, du lieber Bürger, willst du, dass Katalonien selbstständig wird oder autonom wird und sich abspaltet, ja oder nein und so, also unheimlich demokratisch. Ne? Das Problem ist nur, dass jetzt der spanische Staat meint, das sei illegal gewesen, das zu organisieren, ne? Und jetzt muss er also vor Gericht und sich so verantworten wegen so einer Art Hochverrat. Ja, er hat mit seinem Projekt das spanische Vaterland, La Patria, in Gefahr gebracht. Und passend dazu, also wahrscheinlich ist das kein Zufall, das kann man ja vielleicht vermuten, wurden dann vorgestern am Donnerstag 18 Leute festgenommen von der Guardia Civil, alles Mitglieder von seiner Partei, der damaligen Convergencia Democrática de Catalunya, und also Mitglieder von der Partei oder gehören zum Umfeld von dieser Partei, der frühere Schatzmeister, also der Bárcenas von Katalonien, könnte man sagen. Und die werden jetzt angeklagt wegen krimineller Vereinigung, Bestechung, Amtsmissbrauch, illegale Parteienfinanzierung, Geldwäscherei, Veruntreuung, Unterschlagung und solche Geschichten. Also die Sache von immer, dass sie eben den Leuten von der Regierung her, also vom Rathaus, das Rathaus vom früheren Bürgermeister Trias ist auch mit drin verwickelt, nicht nur die Landesregierung, die eben haben bestimmten Unternehmen eben öffentliche Aufträge zugeschanzt, ja, und diese Unternehmer, die haben dann so zwischen 3 und 7% wieder der Partei zukommen lassen, über Umwege, über Stiftung und so. Ja, gut, also jedenfalls genau die uns jetzt ein katalanisches Vaterland bescheren wollen, die jahrelang ihre Kampagne geführt haben unter dem Motto España ans Roba, also Spanien beklaut uns, ne? Ist ja auch was Wahres dran, ne? Genau die haben also wirklich jahrzehntelang die eigene Bevölkerung beraubt. Man braucht nur zu erinnern an den Vorgänger von diesem Master. Oh, ein ganz schlimmer Finger. Präsident Jordi Pujol und seine ganze Familie, Félix Millet, ne? Und Macià Alavedra und Prenafeta, das sind sie, unsere Patrioten. Die haben sich jahrelang als Lichtgestalten feiern lassen, sind aufgetreten vor Massenpublikum, haben die katalanische Fahne geschwenkt und haben den Massen eingeredet: Wir marschieren gemeinsam in eine glänzende Zukunft. Am Horizont leuchtet die goldene Sonne der Unabhängigkeit und dahin marschieren wir gemeinsam. Nur das Geld haben sie sich privat auf Konten in Steuerparadiesen transferieren lassen, das gestohlene Geld, das sie dem katalanischen Volk gleichzeitig gestohlen haben. Schweinepriester. Aber es ist noch viel mehr, wie man so schön im Rheinland sagt, Kacke am Dampfen hier in Katalonien. Viel wird zugedeckt, das stimmt, mit dieser ganzen Separatisten-Hype. Aber nicht alles kann man zudecken. Zum Beispiel die Spannungen im Independentista-Lager, die sind praktisch unerträglich geworden. Die CUP, das ist die linkskatalanistische kleine Partei, von der die bürgerlichen und rechten Katalanisten abhängig sind, um hier zu regieren, hat dem Haushalt zugestimmt. Es gibt nun mittlerweile einen Haushalt für die katalanistisch orientierte separatistische Landesregierung hier. Der Haushalt funktioniert, aber es gibt auch bittere Pillen. In dem Haushalt sind Kürzungen vorgesehen. Und die CUP hat gleichzeitig, und nun kommt sie in eine schizophrene Schiene rein, Demos angekündigt, um gegen diese Kürzungen, denen sie selber durch den Haushalt indirekt zugestimmt hat, zu protestieren. Da gab es hier in Badalona einen großen Protest und es wird noch Demos geben vor Krankenhäusern von der sogenannten Marea Blanca, das ist die weiße Bewegung, das sind die Angestellten und Ärzte und das Pflegepersonal der Krankenhäuser. Die protestieren gegen die Kürzungen und die CUP hat ein Plakat rausgegeben. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Werner. Da gab es ein Riesengeschrei. Da sieht man, wie eine junge Frau dem Verantwortlichen für die Gesundheit, für die öffentliche Gesundheit hier in Katalonien eine reinhaut, eine Ohrfeige verpasst. Und da hieß es dann, das ist Aufruf zur Gewalt und das geht nicht. Es ist natürlich eine lustige Satire, die da gemacht wird. Und der Typ hat wirklich eine Watschen verdient. Er stiehlt nämlich den Kranken die Betten unterm Hintern weg. Das kann man wirklich wörtlich nehmen, das ist kein Witz. Und da ist eine Ohrfeige noch das Geringste, was man diesem Mann antun kann, oder? Ja, ja. Und also genau diese junge Frau ist eine Krankenschwester, die hat Krankenschwesternuniform an. Und die bei ihrer Arbeit, die spürt es natürlich jeden Tag, die Auswirkungen dieser Kürzung. Ja. Gut, aber das ist genau das Problem dieser KUP, dieser sogenannten Linksradikalen, aber eben auch nationalistischen Partei und separatistischen Partei. Und das ist genau der Widerspruch, über den sich diese KUP eben versucht, hinweg zu lügen. Ja? Entweder bist du links, dann kannst du nicht nationalistisch sein. Oder du bist nationalistisch, dann kannst du aber eben nicht links sein. Ja? Das ist so einfach zu verstehen, aber das müssen sie halt aushalten. Mal sehen, wie das weitergeht. Ja, aber Katalonien ist nicht so simpel, wie du das darstellst. So, man kann nur links sein oder das. Es gibt hier in Katalonien eine breite, tiefgehende, historisch sehr profunde Strömung für ein eigenes Land. Das ist so. Das muss man anerkennen. Sonst versteht man diese Sachen nicht. Und oberflächlich betrachtet denkt man, sind die doof? Sind die dumm? Warum machen die das? Die machen das, weil sie selber eine ganz andere Identität haben und fühlen. Und die ist da. Da kann man wirklich nichts dran machen. Das ist so. Ob das politisch korrekt ist oder nicht, ist eine andere Frage, aber was ist heute schon politisch korrekt? Es geht leider nicht und die Menschen funktionieren nicht und das habe ich auch gemerkt und gelernt und das sollte man immer vor Augen haben. Nach politischen Lehrbüchern oder nach Schablonen, die Leute reagieren größtenteils irrational und mit Gefühlen und mit Emotionen und lassen sich auch sehr leicht verführen, das ist so. Siehe Trump und siehe alles, was im Moment um uns herum geschieht und wie leicht lassen sich Leute beeinflussen und verhetzen. Leider ist das so und wir versuchen da ein bisschen Rationalität hineinzuwerfen in diese Suppe, eine Prise oder, wenn es geht, einen ganzen Maggi-Topf, rationelles Denken. Nur, weil du gerade Trump sagst, ja, finde ich sehr gut, ja, da ist der Zusammenhang gleich da. Ne? Im Grunde, was der macht, ist ja auch nationalistisch, genau wie die hier das machen, also oder in England, ne? Oder in Großbritannien. Ne? British first und Trump sagt jetzt America first oder Catalonia first. Ja, das ist so wie so ein katalanischer Brexit was, oder Brexit oder Cut-Xit, was die jetzt haben wollen. Und auch da, das ist halt das Gleiche im Grunde. Entweder nationalistisch und dann musst du das halt auch in Kauf nehmen oder bei Trump jetzt Protektionismus, ne? Splendid Isolation, ne? Das ist, was dahinter steckt. Und das Gleiche, immer die gleiche dumpfe Dummheit, ja. Ja, bleiben wir direkt bei Trump. Der hat ja gesagt, America first. Und nun gibt es in Holland eine Bewegung, die heißt The Netherlands Second. Die wollen natürlich alle an zweiter Stelle stehen. Und gegen diese The Netherlands Second gibt es nun eine deutsche Gegenbewegung, die heißt Germany Second. Und wir werden gleich mal reinhören. Wie Sie gemerkt haben, handelt es sich hier um Satire. Aber die Satire finde ich so gut, die lohnt sich zu hören. Die Holländer argumentieren so, der Trump ist ja durch sein komisches Studio braun, mehr orange im Gesicht als sonst was und deshalb reklamieren die ihn auch für sich. Die meinen, das ist die Oranje-Bewegung und Trump gehört dazu. Die holländischen Farben aus dem Haus Oranje sind ja orange. Und sie meinen, Holland ist so gut in allem, dass man da The Netherlands Second bringen könnte. Hören wir mal rein. Der Bösewicht, der das alles angeleiert und verursacht hat, ist niemand anderes als unser bekannter Freund Jan Böhmermann. Ja, das ist der, der Erdogan einen Ziegenficker genannt hat und diese bösen Spottgedichte gemacht hat. Hören wir mal, was der uns erzählt. Germany Second. Die Welt redet von Donald Trump. Ich weiß nicht, seit der Inauguration, ist glaube ich jetzt 14 Tage her, seit der Inauguration, am 20. Januar war es so, seit der Inauguration gibt es eigentlich nur noch ein Thema. Amerika schaut nach vorne. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Ich war so euphorisch über das, was Donald Trump in nur 13 Tagen geleistet hat. Ich habe am Montag, ich war unglaublich, ich saß vor Twitter, ich konnte quasi mein Handy gar nicht mehr von den Augen lösen. Ich war wirklich begeistert, werden Sie gesehen haben, wie ich getwittert habe. So begeistert war ich. Aber dann, letzte Woche Montag, bin ich auf einmal urplötzlich wütend geworden. Ich habe was im Internet gesehen, was mich so als Deutscher so wahnsinnig wütend gemacht hat. Eine holländische Fernsehsendung. Eine kleine holländische Fernsehsendung, deren Konzept offensichtlich von uns geklaut ist, hat für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ein Video produziert, damit es, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, damit es in Zukunft heißt, America first, the Netherlands second. Das Video ist ein viraler Hit geworden, auf der ganzen Welt angesehen, bis jetzt, ich glaube, 74 Millionen Menschen bei Facebook und YouTube. Jetzt reicht es. Stopp, Holland. Wir wollen Nummer zwei werden. Deutschland, Germany wants to be second, denn wir sind stark, wir sind groß und wer, wenn nicht wir, hätte eine dritte Chance verdient. Aber stopp! Stopp! Dazu müssen wir es dem amerikanischen Präsidenten so leicht wie möglich machen. Er liest nicht. Und deswegen sagen wir es ihm am besten in seiner Sprache. Mr. President, this is for you. This is a message from the government of the Federal Republic of Germany. Dear Mr. President, this is an introduction video about Germany, the best country in Europe. Better than the Netherlands, bad people the Dutch. Everything is orange in the Netherlands, which we totally love because you are orange too. But the Dutch are dangerous. Totally destroyed the hair of Rudy Foller. A total disaster, believe it. German culture is the best culture in the world. We have Culture Candela, great band, the German Three Doors Down, and we have Pietro Lombardi and Sarah Lombardi. He is a normal person, and she is a bitch. It's true. Everyone says so. She is a bitch. This is the Oktoberfest. It's the best beer fest God ever created. There is pee everywhere. You would love it. Just saying, great pee, German beer pee. Man müsste die Bilder dazu sehen. Es gibt ein Video auf YouTube. Sie gehen zu Jan Böhmermann, Germany Second, Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann und auch zu gucken unter ZDF Neo als MP3-Archiv runterzuladen. Und es lohnt sich, die Bilder sich anzugucken. Die zeigen da also, wenn Trump erzählt, Germany the best country, the best history, dann sieht man wirklich eine Mischung von Bildern. Da fliegt einem der Hut weg. Alte Nazi-Szenen, Reichsparteitag in Nürnberg, blonde Mädels, die da marschieren und SS-Standartenführer, die zackig grüßen und solche Geschichten. Und dann hört man die Stimme von Trump im Hintergrund. Germany hosted two world wars in the last 100 years. They were the best world wars in the world. And we won both of them. Bigly. Anyone who says anything else is fake news. Period. After the war. Deutschland hatte zwei Weltkriege, das waren die besten Weltkriege, die es je gab, und wir sollten das anerkennen, meint Trump. The old Germany, whole new cities, fantastic, even more beautiful than before. And we built a great German wall, just built it, and we made the Russians pay for it. It's true, people were literally dying for the wall. Die Deutschen hatten eine super deutsche Mauer und die haben es sogar geschafft, dass die Russen dafür bezahlt haben. Das müssen wir bewundern. By the way, is one of the least overrated actors in the world. It's a fact. And he has a talking car. Absolutely fantastic. And this is Angela Merkel. She is the best woman in Germany. She's great. She has the best smile. Look at that smile, baby. Angela Merkel will like you even more than Melania does. It's true. But please don't try to grab her by the pussy, okay? We don't know what's down there. We totally understand it's going to be America first. But can we just say Germany second? The best wishes from Germany. We have the best wishes in the world. And by the way, when you push the red button to destroy Germany with nuclear weapons, this is how Germany looks like on the map. Gut, den roten Knopf wird er auch einsetzen, irgendwann, um Deutschland zu zerstören. Want to be second, nicht Holland? Also großartig fand ich auch den Satz, Angela Merkel, she's the best man. Das hat mir gut gefallen. Ja, aber ich meine, das haben wir ja schon öfter darauf hingewiesen, dass das, was der personifiziert, und das findet ja überall statt, in vielen Ländern, aber doch ist es nochmal interessant, die Person sich anzugucken, seinen Charakter. Ja? Also wie gesagt, jetzt ist er, glaube ich, seit 14 Tagen oder so formell an der Macht. Und auch sein Stil, sein Regierungsstil. Ne? Früher, wenn die Regierung irgendwas durchsetzen wollte, haben sie Kampagnen gemacht von oben über die Presse, Fernsehen, Pressekonferenzen und so weiter. Haben also noch versucht, irgendwie seriös zu sein, plausibel versucht, die Leute zu überzeugen. Aber das ist nicht der Stil von Trump. Ne? Er twittert, ja, und da wird dann kurz irgendwie so spontan aus dem Bauch raus irgendwas rausgehauen, sich kurz ausgekotzt oder irgendwas rausgerülpst und so in die Welt gesetzt, immer 140 Zeichen, ja, müssen das sein, also kurz für die Leute verständlich, ja. Und also dieses Auftreten auch, ne, das ist irgendwie eigentlich ein Hinweis für einen Minderwertigkeitskomplex. Ja. Das denkt man erstmal nicht so, aber vielleicht steckt das dahinter. Ne. Und dann versucht er eben, das zu kompensieren durch sein Auftreten, sein großspuriges Verhalten. Ne. Und diese Typen, die sind dann natürlich auch sehr leicht zu kränken, ja. Man braucht sich ja nur anzugucken, wie er auftritt dann auf den Pressekonferenzen. Ja, da wird er dann zornig und fängt an zu brüllen, fängt an, die Leute einzuschüchtern. Ja, und im Grunde macht er das mit allen, die ihn irgendwie nur kritisieren, nicht nur mit Journalisten. Die werden dann angepflaumt oder denen wird brutal gedroht, ja, egal ob das politische von der Demokratischen Partei sind oder auch von seiner eigenen Partei oder Demonstranten oder Politiker von anderen Ländern, ja. Und da geht's lang, ja. Und dann ist er halt umgeben von seinen sogenannten Beratern, von diesem Zirkel von rechtsradikalen, rassistischen Leuten, die er jetzt alle ernannt hat zu Ministern oder Staatssekretären. Also ein weiteres Beispiel, diese Diskussion, die es da gab, dann am Tage seiner Amtseinführung und die Protestdemonstrationen, wie viele Leute daran teilgenommen haben. Es war offensichtlich, dass sehr, sehr viel mehr Leute bei der Gegendemonstration da waren als bei seiner Amtseinführung. Und da ist dann gleich eine auch von ihm jetzt gerade ernannte Beraterin in die Lücke gesprungen und sagt dann nicht etwa, die Presse lügt, sondern, das haben sie auch gesagt natürlich, wir aber haben alternative Fakten. Ja, so heißt es jetzt. Nicht mehr Lügen, wir haben alternative Fakten. Und dieser Typ, der, also so verkauft er sich eben, und das ist bestimmt ein großer Teil, macht es aus von seinem Erfolg, sein rebellisches Auftreten, ja, obwohl er natürlich mehr als sonst jemand zum Establishment selber gehört, ne? Und entblödet sich nicht, dann bei seiner Rede die geballte Faust in die Luft zu recken, ja, also hat es quasi der Arbeiterbewegung geklaut, diese Geste, ja, oder dann alle Macht dem Volke, ich werde die Macht dem Volk zurückgeben, ja, so schwätzt dieser Typ daher und fühlt sich irgendwie als Opfer einer Verschwörung von allen, ne, vom Establishment, ne, alle gegen mich, und auch das erinnert irgendwie an Adolf Hitler, ne, der sich dann diese jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung ausgedacht hat, um bei den Leuten anzukommen. So ähnlich finde ich es das jetzt wieder. Ja, ja, er hat viele, viele Züge eines psychopathischen, halbwüchsigen, unreifen Menschen. Wie du sagtest, wie ein Kind, glaube ich, so ähnlich. Größenwahnsinnig einerseits, mit Allmachtsfantasien. Und er ist auch grausam, er ist ein fieser Hund. Man erinnere sich an die Szene, wo er den Journalisten hat aus dem Saal werfen lassen, bei einer Wahlkampfveranstaltung, glaube ich, irgendwo in Milwaukee oder was. Es waren draußen minus 10 Grad. Dieser Mann hat gerufen, Sie sind ein Rassist. Dann hat er gesagt, schmeißt ihn raus. Dann lösen sich gleich so Riesenteile von seiner Bodyguard, packen den. Und er meint, und gebt ihm nicht seinen Mantel, der soll draußen erfrieren. Gebt ihm ja nicht seinen Mantel. So ein Stück Unrat ist nun an der Macht in den USA. Niemandsland, 91,4 FM in Barcelona. Meine Damen und Herren, ein Lied und dann kommen wir zu den Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland. Mal was aus Bayern zwischendurch, hatten wir länger nicht. La Brassbanda. Bin ich da, hab meine Lederhosen da, werd ich starr, schon dunkel, heuer halbe, wo der Strand war. Die Leute haben da, waren den ganzen Tag schon da, endlich bin ich ganz allein, da fängt die schöne Zeit erst an. Schaut auf den See, ist ganz glatt und wunderschön, auf einmal kümmer Kopf aus dem Wasser, da schwimmt eine rumeinander. Hört sie sich da, dunkle Haut und schwarze Haare, außer ihrem roten Hosel hat sich gar nichts. Spring mit all auf ins Wasser, kalt und klar um mich um, mich wunderbar, wie im Traum lass ich mich träum, wie wenn ich ein Fischerl war. Wieder draus schüttel ich mich erst mehr auf, spür den Blick zu mir um, schaust mir an, ganz offen mit einem frechen Grinsen. Jetzt bist du da, hast mein Lederhosen da, schaut so aus, als wäre bei dir nicht viel Zeit vergangen. You're listening to Niemandsland, a radio show in German. 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. You are what you hear. Oh, ist Samstag, der 4. Februar 2017. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom heutigen Samstag. Eine Menge ist wieder geschehen in einer Woche. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Eine Meldung zum Thema Stasi und Rote Armee-Fraktion. Das RAF-Mitglied Brigitte Astonk. Sie hat der Stasi über Westberliner Linksradikale und Palästinenser berichtet. Das geht aus Dokumenten des Ministeriums für Staatssicherheit MFS der DDR hervor, die beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen verwahrt werden. Stasi-Offiziere nahmen demnach 1986 konspirativen Kontakt zu der Westberliner Studentin auf und eröffneten im Januar 1987 einen IM-Vorlauf Astonk. Astonk, die sich 1970 der RAF angeschlossen hatte, wurde 1974 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach späteren Aussagen von RAF-Mitgliedern war sie an den Banküberfällen, die ihr vorgeworfen worden waren, aber nicht beteiligt. Nach ihrer Entlassung 1982 kontaktierte Astonk militante Palästinensergruppen. Die Stasi nahm die Verbindung zu ihr über eine inoffizielle Mitarbeiterin auf, die Astonk bescheinigte, eine intelligente und unkomplizierte Frau zu sein. Ab Herbst 1986 fuhr die Studentin den Akten zufolge 6-mal nach Ostberlin und traf in konspirativen Wohnungen einen Oberstleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit. Der notierte am 23. Dezember 1986, zur weiteren Festigung des Kontakts wird der Kontaktperson, also Astonk, als Weihnachtsgeschenk ein Pullover überreicht. Doch offenbar brach Astonk die Verbindung ab. In einem Vermerk des Stasi-Mannes 2 Jahre später steht, sie sei umgezogen und habe eine falsche Telefonnummer hinterlassen. Im Januar 1989 schlossen die MFS-Offiziere den IM-Vorlauf Astonk wegen Nichteignung der Kandidatin zu. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Harter Kurs gegenüber Russland. Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen sagte, die Russland-Sanktionen blieben bestehen, bis Moskau die Kontrolle über die Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben habe. Außenminister Gabriel in den USA. Er habe gegenüber seinem Amtskollegen Tillerson vor Strafzöllen gewarnt, sagte Gabriel. Für deutsche Unternehmen wären diese ebenso nachteilig wie für amerikanische. Merkel trifft türkische Opposition. Zum Abschluss ihres Türkei-Besuchs empfing die Kanzlerin Erdogan Gegner in der deutschen Botschaft in Ankara. Gegenüber Präsident Erdogan selbst hatte sie die Einhaltung der Freiheitsrechte angemahnt. Erneut Massenproteste in Rumänien. Auch am Abend gingen Tausende gegen die Lockerung der Antikorruptionsgesetze auf die Straße. Die umstrittenen Dekrete ermöglichen vorbestraften Politikern eine Rückkehr in die Regierung. Deutscher Fernsehpreis in Düsseldorf verliehen. Gewinner im Bereich Beste Information war die ARD-Produktion Panama Papers im Schattenreich der Offshore-Firmen. Die Schauspielerin Senta Berger wurde für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Das Wetter im Osten lange trocken und an den Alpen zum Teil Föhn, sonst bei vielen Wolken gebietsweise Regen, 0 bis 12 Grad. Thema Frauenlöhne in Deutschland. Das Gesetz zur Lohngerechtigkeit hilft weniger Frauen als geplant. Lediglich rund 40% aller berufstätigen Frauen werden von der Regelung profitieren, wie nun aus einer Antwort des Familienministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. Das im Januar vom Kabinett beschlossene Gesetz gibt Frauen unter anderem das Recht zu erfahren, was Kollegen in ähnlicher Position durchschnittlich verdienen. Frauen bekommen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt 21% weniger Lohn als Männer. Wenn man Faktoren wie eine andere Berufswahl und Teilzeit herausrechnet, bleibt immer noch eine Lücke von 7%. Bundesministerin Manuela Schwesig von der SPD wollte den Auskunftsanspruch auch für kleine Unternehmen einführen, konnte dies in den Verhandlungen mit der Union aber nicht durchsetzen. Nun gilt der Anspruch in Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Schwesigs mickriges Gesetz wird als großer Wurf verkauft. Etwas mehr transparent für weniger als die Hälfte der berufstätigen Frauen hat mit echter Lohngerechtigkeit aber nichts zu tun, kritisierte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katja Dörner. Dann kommen wir zum Thema Verteidigungsministerium oder Kriegsdesign weltweit. McKinsey, die Beraterfirma, ein Branchenriese, geht offenbar leer aus bei der Vergabe einer der bisher größten Beraterverträge der Bundesregierung. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU will mit der Entscheidung offensichtlich politisch heiklen Interessenskonflikten aus dem Weg gehen. Nach ihrem Amtsantritt hatte sie die Top-Beraterin Katrin Suder als Rüstungsstaatssekretärin in ihr Ressort geholt, die zuvor Partnerin bei McKinsey war. Gemeinsam mit dem mittlerweile zu McKinsey zurückgekehrten Berater Grundbert Scherf hatte von der Leyen vergangenes Jahr entschieden, zur besseren Kontrolle der pannenanfälligen Rüstungsprojekte der Bundeswehr ein rekordverdächtiges Beraterbudget von bis zu, Achtung, 250 Millionen Euro auszuschreiben. Das heißt, eine private Firma aus Amerika, die der deutschen Bundesregierung sagt, wie viel Rüstungsgüter sie produzieren soll, wo sie Truppen hinschicken soll und wie sie ihre imperialistische nach vorne Verteidigung organisieren soll, diese Firma bekommt 250 Millionen Euro öffentliche Gelder aus dem Staatshaushalt. Das ist schon mal eine dicke Sache. Auch McKinsey hatte sich für die lukrativen Aufträge beworben. Doch in der ersten Runde wurden Konkurrenten wie Ernst & Young und KPMG ausgewählt. McKinsey kommt nicht zum Zug. Die Verträge liegen derzeit beim Finanzressort. Bei grünem Licht muss der Haushaltsausschuss des Bundestags im Februar die Auswahl absegnen. Das Ministerium wollte die Details nicht kommentieren, da der Auswahlprozess noch läuft. Die heuern fremde Beratungsfirmen an aus den USA, um, wie gesagt, den deutschen Rüstungshaushalt und das deutsche Militärkonzept zu entwerfen. Dann geht es um den leidigen Fall Amri, dieser Blutrauschmörder mit islamistischen Größenwahn. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz, heißt es jetzt offiziell, war weder als V-Mann für das Bundeskriminalamt noch für das Bundesamt für Verfassungsschutz, BFV, oder den Bundesnachrichtendienst, BND, tätig. Der Verdacht lag ja sehr nahe, dass das so wäre. Es gab zu viele Ungereimtheiten, Pannen und seltsame, trübe Stellen in diesem ganzen Attentatsverlauf. Dies erklärt das Bundesinnenministerium in einer schriftlichen Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag. Immer wieder war spekuliert worden, ob Amri, der früh ins Visier der Sicherheitsbehörden geraten war, für diese auch ein bezahlter Zuträger gewesen sein könnte. Zugleich macht die Antwort der Bundesregierung deutlich, dass der Verfassungsschutz in dem Fall eine größere Rolle spielte als bislang bekannt. Die Kölner Behörde wurde nicht nur über die Sitzungen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum in Berlin über den Fall informiert, sondern seit dem 20. Januar 2016 immer wieder gezielt von einzelnen Behörden. So erhielt das BFV von den Polizeibehörden Lichtbildmaterial, Auswertungen von Telefondaten und Observationsberichte. Auch über die Besuche Amris in der Berliner Fussilet-Moschee wusste das Amt Bescheid. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übermittelte dem Verfassungsschutz Amris Asylakte und seine zahlreichen Aliasnamen. Warum Amri trotzdem nicht mit nachrichtendienstlichen Mitteln überwacht wurde, wollen die Grünen am 13. Februar in einer Sondersitzung des Innenausschusses von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wissen. Trotz der dichten Informationen und Amris Gefährlichkeit hat es keine konkreten Aktivitäten des Bundesamtes für Verfassungsschutz gegeben, um ihn zu überwachen, sagt die innenpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion Irene Mihalic. Die Rolle der Nachrichtendienste, auch des BND, bleibt obskur. Mihalics Fraktionskollege Konstantin von Notz sagt, es werde immer klarer, Zitat, dass die Bundesbehörden zwingend die Federführung an sich hätten ziehen müssen, um den größten dschihadistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik zu verhindern. Suizid eines Polizisten. Soko Reichsbürger ermittelt. Der Selbstmord eines Beamten der Spezialeinsatzkommandos SEK Nordbayern war möglicherweise eine Reaktion auf den Tod eines Kollegen, der im Oktober bei einem Einsatz in Georgensmünd von einem Reichsbürger erschossen worden war. Der 45-jährige SEK-Beamte war bei dem tragischen Einsatz dabei und trug sogar Mitverantwortung. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach zum Fall des Reichsbürgers Wolfgang P. hatten ergeben, dass dieser Chat-Kontakte zu einem 50-jährigen Kommissar hatte. Der Beamte war deswegen suspendiert worden, gegen ihn wird ermittelt. Er habe damit rechnen können, dass P. bei dem Polizeieinsatz die Waffe gegen Kollegen richten würde und hätte davor warnen müssen, so der Vorwurf. Offenbar kurz nachdem die Ermittlungen intern bekannt geworden waren, erschoss sich der SEK-Beamte vergangenen Freitag in der Nähe seiner Dienststelle in Nürnberg in seinem Auto. Die Polizei geht nun offenbar Hinweisen nach, der Suizid könnte mit dem Einsatz in Georgensmünd zusammenhängen. Der suspendierte Kommissar soll enge private Kontakte zu einigen SEK-Kollegen gepflegt haben. Nachdem das Handy des toten SEK-Beamten gefunden wurde, seien die Ermittlungen zu dem Selbstmord an die Soko Reichsbürger abgegeben worden, hieß es in Ermittlungskreisen. Staatsanwaltschaft und Polizei schweigen zu dem Fall. Also hinter den Kulissen stinkt einiges, was in Deutschland passiert. Trübe Geheimdienstgeschichten, Selbstmorde von SEK-Beamten, die müsste man ja nicht nur doppelt und dreifach, sondern hundertfach sicherheitsüberprüfen und gucken, ob die überhaupt sauber sind, ob die nicht Mitglied in einer terroristischen Vereinigung sind oder Kontakte haben, meistens natürlich aus diesen Kreisen, leider zu Rechtsradikalen. Werfen wir einen Blick in die Zeitungen vom heutigen Samstag im Internet. Ich habe hier die Zeitung Der Spiegel aufgeschlagen, das Magazin, und da sieht man, wie die Taz ihn nennt, den Notnagel-Messias Schulz. Notnagel-Messias Martin Schulz. Und auch auf dem Spiegel von dieser Woche ist dieser Mann als Titelbild zu sehen. Sankt Martin sieht man da. Und man sieht da einen freundlich guckenden Glatzenmann mit einer Brille und einem ein bisschen ungepflegten Bart. Früher hätte man da mehr draus gemacht aus diesem Bart. Kontaktbereichsbeamtenbart. Man hätte ihn ein bisschen ausrasiert. Aber heute ist das in, ein bisschen Schmuddellook im Gesicht zu haben. Der Machthunger des Kandidaten Schulz steht hier, St. Martin, und hinter ihm geht die Sonne auf. Eine sozusagen schon fast kommunistische Morgenröte erglänzt hinter seinem Plätekopf, hinter seinem Glatzkopf. Und die Taz nennt ihn also sehr böse Notnagel-Messias. Und mit geballter Faust, wie du gerade gesagt hast, mit geballter Faust blickt er in die Kameras und sagt einen Satz, der jeden Sozialdemokraten und dessen Herz höher schlagen lässt. Es geht in diesem Staat nicht gerecht zu, Kanzlerkandidat Schulz. Der glaubt also, mit diesem Satz könnte er jetzt die Massen einfangen und von der neoliberalen Plünderungs- und Kürzungspolitik der Merkel-Clique könnte der die Wähler abspenstig machen. Höhere Steuern für Reiche, mehr sozialen Wohnungsbau, Änderungen am Arbeitsmarkt. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz erklärt im Spiegel-Interview die Kernpunkte seiner Wahlkampagne. Wir werden auf dieses Interview jetzt nicht näher eingehen. Wir kennen das. Die Sozialdemokraten haben sehr gerne ein neolinkes Blablabla, um ihre rechte Politik dann noch erfolgreicher den Massen schmackhaft zu machen. Mit fantasievollen Namen wie Agenda 2010 hieß das Teil zum Beispiel. Oder Flexibilisierung. Und sie erfinden da immer neue Mogelpackungen, um dem Volk die gleichen Schweinereien wie die Rechten zu verkaufen. Eine weitere Meldung ist das EU-Treffen auf Malta. Da kommentiert der Spiegel direkt, Merkels Gipfelzauber ist dahin. Früher gingen EU-Gipfel so. Es gab ein Riesenproblem, dann kam Angela Merkel und am Ende kriegte Europa noch die Kurve. Diese Rolle ist der Kanzlerin auf Malta abhanden gekommen. Das liegt auch an Donald Trump und Martin Schulz. Weitere Meldungen, das Drama vor der Küste vor Libyen geht weiter. Helfer retten mehr als 1300 Flüchtlinge aus dem Meer. Die Hilfskräfte auf dem Mittelmeer sind am Rande ihrer Kapazitäten. Allein am Freitag haben sie mehr als 1300 Menschen gerettet, darunter viele Babys. Ein Helfer schickte eine verzweifelte Botschaft an die Weltöffentlichkeit. Dann gibt es einen Brief an die Justizminister. Die Bundesanwaltschaft bittet wegen vieler Terrorverfahren um Hilfe. Deutschlands Chefermittler sieht die Grenzen der Leistungsfähigkeit erreicht. Nach Informationen des Spiegel hat der Generalbundesanwalt die Justizminister der Länder eindringlich um Unterstützung gebeten. Die kommen also vor lauter Terroristen und mutmaßlichen Terroristen gar nicht mehr zur Arbeit. Das ist die Situation in Deutschland im Jahr 2017. Dann Trump tut weh. America first heißt es seit 2 Wochen in den USA, seit Donald Trump das Land regiert, und es spaltet. Und hier gibt es einen Einblick im Spiegel in seinen inneren Zirkel. Welche Rolle spielt sein Chefideologe Steve Bannon? Dazu gibt es einen, wie immer, recht pfiffigen und schlauen Kommentar von Thomas Brinkbäumer im Spiegel. Die Kommentare von diesem Mann lohnen sich immer zu lesen, auch wenn man nicht hundertprozentig mit seiner Meinung einverstanden ist, aber das wäre ja langweilig, überall und immer nur seine eigene Meinung zu hören oder zu lesen. Kommen wir zu einem viel ernsteren Thema. Trump hin, Trump her. Es wird weiter gemordet, geschossen und in der Welt gebombt. Mindestens 30 Tote, darunter mindestens 15 Zivilisten, 7 von ihnen Kindern im Alter von 3 bis 13 Jahren. Das ist die traurige Bilanz der ersten Kommandoaktion, die die neue US-Administration am vergangenen Wochenende im Jemen durchführen ließ. Angeblich, um an Computer von Al-Qaida zu gelangen. Das ist der Vorwand. Unter den Opfern befand sich eine 8-Jährige, die einen Halsschuss erlitt und langsam verblutete. Der Überfall hatte mit dem Beschuss mehrerer Häuser, darunter eine Schule, eine Krankenstation und eine Moschee, durch eine Drohne begonnen. Drohnenangriffe bringen regelmäßig zahlreiche Zivilisten zu Tode. Dass Barack Obama die Zahl der Attacken mit unbemannten Flugzeugen von 57, die sein Vorgänger George W. Bush autorisiert hatte, auf 563 steigerte, gehört zu den übelsten Kapiteln seiner gern verharmlosten Amtszeit. Obama wird ja so gelobt, so ein smarter Typ, so elegant, der kann so gut reden. Nur die US-Außenpolitik ist die US-Außenpolitik. Obama hin, Obama her. Unabhängige Experten schätzen die Zahl der dabei getöteten Zivilisten auf bis zu 800. Und Donald Trump, er werde Obamas Praxis unverändert weiterführen, stellte eine Regierungssprecherin nach dem Mordangriff im Jemen direkt klar. Die US-Kriege gehen also unter Trump weiter wie gehabt und es gibt allen Anlass zu vermuten, dass sie sogar zunehmen werden. Jedenfalls ist es wohl kein Betriebsunfall, schreibt die Junge Welt am gestrigen Freitag, dass der neue Präsident eine deutliche Erhöhung des Militärhaushalts angekündigt hat. Doch halt! Hat Trump nicht auch angekündigt, sich mit Russland über den Krieg gegen den IS und Al-Qaida in Syrien abzustimmen, um die Dschihadisten endlich zu besiegen? Das hat er. Und er hat prompt veranlasst, die demokratischen Kräfte Syriens, SDF, ein Bündnis der kurdischen IPG, mit Anti-Assad-Rebellen mit gepanzerten Fahrzeugen auszurüsten. Wer sonst noch alles Panzer bekommt und wozu sie nach dem erhofften Sieg über den IS genutzt werden, wird man sehen. Und dann wäre da noch die Sache mit China. Die Ankündigung des designierten Außenministers Rex Tillerson, die Volksrepublik von der Nutzung von Inseln im südchinesischen Meer abzuhalten, die nach Auffassung Beijings zu dessen Territorium gehören, kommt einer offenen Kriegsandrohung gleich. Verteidigungsminister James Mattis ist am Mittwoch nach Japan und Südkorea aufgebrochen, um dort über die Aufstellung eines US-Raketenabwehrsystems zu diskutieren. Trump-Intimus Stephen Bannon, ein Strippenzieher der extremen Rechten, der inzwischen zu einer zentralen Figur im Nationalen Sicherheitsrat aufgestiegen ist, hat vor geraumer Zeit seine Überzeugung kundgetan, es werde einen Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und China geben, und zwar innerhalb der nächsten 10 Jahre. So schwätzen die daher, diese Herrschaften. Ein Krieg, eine Ernte, ein Börsencrash. So leichtfertig und frivol. Bereits wenige Tage nach Trumps Wahlsieg pfiffen die Spatzen in der Washingtoner Think-Tank-Szene von den Dächern, dass es nötig sei, in einer bewaffneten Auseinandersetzung mit China Russland nicht zum Feind, sondern an der eigenen Seite zu haben. Vielleicht ist Trumps Strategie ja konsequenter, als sie scheint. Ja, man sieht, an Trump kommt keiner vorbei. Ja. außer Libuda vielleicht. Und dann müssten wir uns jetzt überlegen, wie wir uns in kleine Libuda, Messi und da gibt es noch einige andere verwenden. Ja, Messi natürlich, hätte ich fast vergessen. Es gibt ja aber vielleicht doch noch ein bisschen Hoffnung, weiß der Teufel. Ne? Also eine gewisse Opposition gibt's ja noch gegen ihn, ne? Also Journalisten, Politiker. Jetzt ist nur die Frage, wie lange wird es noch dauern, dass die Zivilcourage beweisen? Oder dann fangen halt diese Überlegungen an, ja, also übertreiben darf ich es auch nicht. Jetzt muss ich mich langsam gut stellen mit der neuen Administration und dann kommen sie eben wieder zum Vorschein, die Opportunisten, die Kriegsgewinnler und Speichellecker. Ne? Und dann auch mit anderen, nicht nur Journalisten und Politiker, sondern auch zum Beispiel Silicon Valley, die großen Konzerne da, wie Starbucks oder Amazon, Facebook, Bill Gates und so, die äußern sich ja bis jetzt auch noch sehr kritisch zu Trump. Ja. Na, die äußern sich kritisch zu seiner Migrationspolitik, weil der ihnen die billigen Sklaven wegnimmt. Er will nämlich einen Einreisestopp verhängen von billigen Arbeitssklaven, die für einen Dollar bei Starbucks und diesen Ketten arbeiten. Ja, ja, also und natürlich. Dann sagen die, wir sind antirassistisch, wir sind für mehr Migranten nach den USA. Ja, genau, aber gut, ein anderer Teil der Konzerne und der Finanzwelt in den USA, die unterstützen ihn von vornherein, ja, und die ziehen sich noch ein bisschen, aber so ähnlich war das auch wieder. Mir fällt immer wieder Deutschland ein, wenn ich die Sachen mir da angucken, ne? Die vor 1933 waren ja auch nicht alle deutschen Industriellen und Banken und so dabei, die Nazis zu unterstützen, ne? Und haben sich vor 33 noch sehr abfällig auch geäußert über Hitler und diese Partei, ne? Und sind dann eben erst danach zu Kreuze gekrochen, wo es dann ums Eingemachte ging, wo sie eben gesehen haben, wenn wir jetzt nicht mitmachen, dann machen wir keine Profite mehr. Also das könnte genauso gut in den USA auch passieren. Ja, Trump muss noch einen inneren Feind erfinden, um es den Nazis gleichzutun. Er müsste also im Inneren ein Terrorregime errichten und die Meinungsfreiheit verbieten, Gewerkschaften, bestimmte Parteien verbieten, diesen Schritt hat er nicht getan und kann er wahrscheinlich auch in einem so, sagen wir mal, mächtigen und mit doch bei allem, was da schiefläuft, doch vor demokratischen Traditionen strotzenden Land, die gibt's ja auch, kann er das nicht so einfach hinbiegen von heute auf morgen. So einfach nicht, aber es gibt jetzt schon unzählige Anekdoten, die darauf hinweisen, dass es in diese Richtung geht. Also gestern oder vorgestern war irgendwo, ich glaube an der Berkeley Universität in Kalifornien, sollte ein Neonazi griechischer Abstammung sprechen. Und die Studenten haben dann protestiert und haben das verhindert. Dann gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei. Und dann hat die Universität die Sache abgesagt, ganz offiziell. Und jetzt wird die Universitätsleitung von Trump angeschossen und angegriffen. Ja, wenn die freie Meinungsäußerung unterdrücken, dann müssen wir denen wohl die Subventionen kürzen. So ja, ja, klar. So diese an. Möglichkeit hat er und wie wir letzte Woche ja auch festgestellt haben, er kann ja auch jederzeit bestimmte Sonderabgaben erheben auf Transferzahlungen, um die Migranten zu stören oder um bei der Mauer von Mexiko abzukassieren. Diese Möglichkeiten hat er, aber das ist nur eine Möglichkeit. Ohne einen wirklich repressiven Apparat, der die Leute auch physisch fertig macht, geht das nicht. Und hier, glaube ich, sind seine Grenzen. Es gibt heute eine Meldung, die macht Hoffnung. Diese Meldung heißt folgendermaßen: US-Einreiseverbot gestoppt. Wir haben hier echtes Chaos. Es geht nicht, was er da verhängt hat. Er hat gesagt, alle Flughäfen zu, kein Musulmane darf hier einreisen. So ein Unsinn, so ein Quatsch. Seit einer Woche wurden Menschen aus 7 muslimischen Ländern die Einreise in die USA verwehrt. Nun hat ein republikanischer Bundesrichter Donald Trumps Dekret erstmals gekippt, aufgehoben. Die US-Regierung ist empört, aber muss natürlich so eine Richterentscheidung erstmal respektieren. Das ist schon mal eine gute Sache. Diese ganze Chose muss zurückgerudert werden. Das ist tatsächlich eine positive Nachricht, aber er weiß das. Er weiß das, dass er deshalb das nicht von heute auf morgen alles durchsetzen kann. Und deshalb tut er jetzt schon genau beim obersten Gerichtshof seine Leute platzieren. Hat einen faschistischen Justizminister ernannt, ja, der sieht es schon voraus, ja, dass er diese Leute auch in der Justiz braucht, um seine Maßnahmen durchsetzen zu können. Ja, ja, klar. Über 3 Millionen Menschen sind in den Vereinigten Staaten am vergangenen Samstag in mehreren Städten bei den sogenannten Women's Marches auf die Straße gegangen, um die für Frauenrechte und gegen Trump zu demonstrieren. Das ist unglaublich. Das kann man nicht genug applaudieren und nicht genug feiern. Und es waren längst nicht nur Frauen. Die schwarzen Bewegung Black Lives Matter marschierte mit, auch muslimische Gruppen, die Gemeinde der Schwulen und Lesben. In der Hauptstadt demonstrierten selbst Vietnam-Veteranen gegen den neuen Agent Orange. Das ist eine doppelte Anspielung. Einmal auf ein Kampfgift aus dem Vietnamkrieg und die Sonnenstudiobräune Donald Trumps. Und schon blüht bei den Demokraten die Fantasie, schreibt der Spiegel hierzu, dass die Massenproteste der Beginn von etwas Größerem sein könnten. Bei George W. Bush haben wir 5 Jahre gebraucht, um die Zahlen zu erreichen, die wir bei Trump in nur 24 Stunden hatten. Das sagt der Demokratenberater Van Jones. Es geht Leuten wie Brock und Jones um eine linke Basisbewegung, die als radikaler Gegenentwurf zu einem Präsidenten wirken soll, mit dem sich mehr als die Hälfte des Volkes kaum abfinden kann. Das Vorbild für manche ist die rechte Tea Party Bewegung, die vor 8 Jahren ebenfalls auf einem konspirativen Treffen gegründet wurde, um Barack Obama zu bekämpfen. Kann den amerikanischen Linken nun dasselbe gelingen? Fragt der Spiegel. Und da müssen wir ja auch schon fast aufschreien. Warum soll man eine Tea Party, eine rechte Bewegung, kopieren? Als hätte die Linke keine eigenen Traditionen und keine eigene Bewegung und als hätte die Linke keine eigenen Kampferfahrungen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte, um gegen so einen Riesenpopanz vorzugehen. Das sind also Kommentare. Dann schauen wir weiter. Ich schlage mal die Seite der Jungen Welt auf von heute. Mal gucken, was die bringen. Die kommen mit einer Meldung aus Österreich. Ein Tag vor der antifaschistischen Demonstration gegen den rechtsextremen Akademikerball in Wien lässt Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka mit Plänen zur Einschränkung des Versammlungsrechts aufhorchen. PPÖ, Akademikerball blockieren, heißt es da auf Transparenten. Der Zeitpunkt war bewusst gewählt, einen Tag vor der antifaschistischen Demo also. Akademikerball in Wien lässt Österreichs Innenminister von der konservativen Volkspartei ÖVP mit Plänen zur Einschränkung des Versammlungsrechts aufhorchen. Wie die Tageszeitung Die Presse am Donnerstag berichtete, sollen Demonstrationen künftig verboten werden können, wenn Geschäfte dadurch ihren Profit gefährdet sehen. Des Weiteren sollen Versammlungsleiter für Sachbeschädigungen durch Demonstrationen zivilrechtlich haften. Versammlungsleiter. Auch ein interessantes Wort. Ein Versammlungsleiter wäre also, wenn du sagst, ich rufe zur Demo auf, bist du der Versammlungsleiter. Die Vorwände dafür muten skurril an. Im Juli demonstrierten nationalistische Türken in Wien gegen den Militärputsch in ihrem Land. Daraufhin ordnete das österreichische Innenministerium eine Prüfung des Versammlungsrechts an. Selbsternannte Retter der Demokratie, die nun offen die geplante Präsidialdiktatur des türkischen Regierungschefs Erdogan unterstützen, gaben also den Anstoß für die aktuelle antidemokratische Entwicklung in Österreich. Hinzu kommt das vorgeschobene Problem sogenannter Spaßdemos, die Sobotka untersagen will. Ist auch eine schöne Form zu demonstrieren. Spaßdemos sind nach dem Vorbild der damaligen Berliner Jubelparaden, wenn ein ausländisches Staatsoberhaupt, der als Kriegshetzer bekannt ist, nach Berlin kam, dann wurden Jubelparaden organisiert. Die Leute haben gesagt, willkommen, bring uns Heil, bring uns Kanonen, gib uns Waffen, bombardiere die Bösen. Und mit solchen Sprüchen, und viele waren mit Militärklamotten angezogen, haben die Öffentlichkeit aufhorchen lassen und die Polizei hatte da ihre schwere Not, gegen diese Demos vorzugehen. Die unterstützten ja mit Gejubel den ausländischen Staatspotentaten, der da einschwebte. Bleiben wir noch einen Moment in der jungen Welt. Weitere Meldungen, die heute auf ihrer Homepage sind. Gegen die Oligarchie. Venezuelas Präsident Maduro schwört die Streitkräfte auf die Ideen von Ezequiel Zamora ein. Dann US-Präsident, Narziss und Echo. Mit Donald Trump sitzt ein Präsident im Weißen Haus, heißt es hier, der sich seine eigene Wahrheit schafft und zu größten Fantasien neigt. Ein fatales Signal an seine Wähler und alle Enttäuschten, die sich einen starken Mann wünschen. Dazu eine längere Analyse von Herrn Götz Eisenberg. Antihumane Fehlentwicklungen. Die Zahl der Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte bleibt konstant. Dagegen will Sachsens Linksfraktion durch Ergänzungen und Umformulierungen in der Landesverfassung ein Zeichen setzen. Es regt sich also Widerstand gegen den rechten Terror in Deutschland. Dann gibt es einen längeren Kommentar zum Thema Schulz. Warum Schulz? Keine Erhöhung des Mindestlohns und schon gar nicht höhere Löhne im öffentlichen Dienst. Auch der Frage, ob er denn die Agenda der Regierung Schröder 2010 noch für gut halte, weicht Schulz aus. Wir hatten das schon so kurz ankommentiert. Von dem erwarten wir nichts, erhoffen wir nichts und der wird auch nicht viel bringen. La radio es vida, Niemandsland. Gucken wir in die Taz noch rein. Die Taz von heute sagt, Debatte Brexit, der Selbstbetrug der EU. Nicht Großbritannien, sondern die Europäische Union ist bei den Brexit-Gesprächen der Bittsteller. Aber sie will nicht darüber reden. Dazu verschiedene Kommentare in der Taz von heute. Dann geht es um den Widerstand gegen die Trump-Regierung. Jetzt kommen die Nasty Women. Die Nasty Women sind Frauen, immer mehr Frauen, die sich gegen Trump wehren. Sie kämpfen mit Katzenohren und guten Argumenten. Es sind also wie gesagt häufig Frauen, die in den USA das Wort gegen den neuen Präsidenten führen. Das ist eine Meldung der Taz aus New York. Wir wollen jetzt alle am Flughafen sein um 9.20 Uhr. Am vergangenen Samstag schrieb Jackie Esposito auf ihrer Facebook-Seite diesen Satz. Am Abend zuvor hatte sie lange mit Freunden über das Einreiseverbot für Menschen aus 7 Ländern diskutiert, das der neue Präsident gerade per Dekret erlassen hatte. Auch wenn noch nicht alle Einzelheiten klar waren, spürte sie deutlich die Dramatik. Wir waren sehr, sehr aufgebracht, sagt die 40-Jährige in einem Interview der Taz in New York. Gut, dann gibt es einen langen Bericht zu der Bewegung dieser Women, dieser Frauen. Die Mobilisierung der Frauen, heißt es hierzu, hat viele Antriebskräfte. Eine zentrale ist die Wut auf Donald Trump, den ignoranten, unqualifizierten und sexistischen Präsidenten, wie die linke Feministin Lisa Featherstone ihn nennt. Aber da ist auch die Enttäuschung darüber, dass Clinton, die wie selbstverständlich als nächste Präsidentin der USA galt, es nicht geschafft hat. Es geht sie gar nicht, es kann es klar, aber um mit Ram geht sie gar nicht. Vor die meine Hüste und so da, ich glaub, das geht sie gar nicht. Es kann es klar, aber um mit Ram geht sie gar nicht. Schau mich nur da, ich glaub, das ist schon, es geht sie gar nicht. Es kann es klar, aber um mit Ram geht sie gar nicht. Zuck die Wucht, die schleicht nicht hin, so zieht sie zu an. Ganz klar, klar, aber wegschauen geht sie gar nicht. Zuerst die dicke Hosen an der Schwanz, jetzt geht sie gar nicht. Ist ganz klar, aber wegschauen geht sie gar nicht. Vor die Sache schleichen, minge, drucken, minge, geht sie gar nicht. Ist ganz klar, aber um mit einem geht sie gar nicht. Keiner traut sich sagen, jeder grinst nur, geht sie gar nicht. Ist ganz klar, aber um mit einem geht sie. Zum die Wumpf, schlägt die Nächte, sind sie zu und aus der Die letzte Viertelstunde im Niemandsland ist angebrochen. Der Himmel hat sich ein bisschen zugezogen und der Uhrzeiger rückt gnadenlos auf die 12-Uhr-Marke zu. Werner, du hast eine Buchvorstellung mitgebracht, beziehungsweise ein Buch. Ja, aus aktuellem Anlass, aber nicht, weil das Buch jetzt gerade auf dem Markt erschienen ist. Fast im Gegenteil, würde ich sagen. Dieses Buch ist jetzt genau 150 Jahre alt und heißt Das Kapital. Haben ja die meisten wahrscheinlich schon mal gehört. Und Autor ist also ein gewisser Karl Marx, wurde 1867 veröffentlicht und überraschenderweise verkaufte sich immer noch sehr, sehr gut. Ja. Und sogar hat man jetzt festgestellt, nach Ausbruch der Krise 2007-2008 noch mehr sind die Verkaufszahlen noch mehr nach oben gegangen. Also wundern darf einen das nicht, weil es ist wirklich nach wie vor, nach 150 Jahren immer noch die, sagen wir, scharfsinnigste Analyse, die beste Beschreibung, wie die kapitalistische Gesellschaft funktioniert. Und also Marx geht der Sache wirklich auf den Grund. Was ist das tatsächlich Neue, was die kapitalistische Produktionsweise charakterisiert im Vergleich zu früheren Gesellschaften, ne, und fängt da an, eben, dass sich der Reichtum der Gesellschaft präsentiert als eine ungeheure Ansammlung von Gegenständen, Utensilien, Produkten, Waren und beginnt dann das zu analysieren, was ist eigentlich die Ware. Dann diese Geschichten unterscheidet zwischen Gebrauchswert, Tauschwert, dass es die Arbeit ist, die menschliche Arbeit, die den eigentlichen Wert, den Mehrwert schafft, ja, dass das Kapital nicht einfach von vornherein einfach nur da ist, sondern das im Produktionsprozess erst entsteht. Ne? Und das ist eben der Grund für die Dynamik, muss man ja sagen und zugeben, ne? Der kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Dieser permanente Verwertungsprozess, ne? Das gar nicht so interessant ist, der Gebrauchswert eines Produktes, eine Nützlichkeit für den Konsumenten, sondern was wichtig ist, dass dieses Ding mit Gewinn verkauft werden kann. Und dann dieser Zwang für den Kapitalisten ständig neu zu investieren, um sich auf dem Markt gegen die Konkurrenz zu behaupten. Die Rolle des technischen Fortschritts, neue Erfindungen, die sich der Kapitalist zunutze machen muss, aber nicht finanzieren kann, deshalb braucht er Kredite, dann kommen die Banken ins Spiel, ne? Und dieser permanente Zwang zur Akkumulation des Kapitals erklärt auch die Tendenz zum Oligopol dann. Ja? Die kleinen Firmen bleiben auf der Strecke und am Ende bleiben nur die großen Konzerne übrig. Ne? Da gibt es jetzt gerade in der Taz, habe ich das gelesen von der Wirtschaftsredakteurin da, Ulrike Herrmann, die bringt da ganz neue, die letzten Zahlen dazu. Also es geht da nicht um die Zahl der Unternehmen oder die Firmen, ne, wenn man diese Tendenz zur Zentralisierung beschreibt, sondern sagt, die Großkonzerne machen nur 1% der Unternehmen aus, ne? Aber auf die entfallen 70% des Gesamtumsatzes. Und umgekehrt, die kleinen und die Kleinstbetriebe sind 80%, ne, bei denen die sind nur für 6% vom Gesamtumsatz verantwortlich. Ne. Jetzt ist natürlich so, das Kapital vor 150 Jahren geschrieben von einem Typen, von dem Marx, der eben zuerst sich mit philosophischen Fragen beschäftigt hat. Und die Sprache, muss man zugeben, ist nicht einfach. Also ich kann das nur jedem Wirtschaftsstudenten empfehlen, dieses Buch. Wer das nicht liest und nicht versteht und denkt, er weiß was über Wirtschaft, der wird also höchstensfalls zum bewusstlosen Handlanger der großen Firmen. Aber es gibt ein anderes Buch, das zum gleichen Thema ist, von Herrn Varoufakis, Yannis Varoufakis, ist vielleicht auch noch vielen bekannt, der frühere griechische Wirtschaftsminister unter Syriza von 2-3 Jahren oder so. Und der hat also das gleiche Ding geschrieben, und aber viel kürzer natürlich und viel einleuchtender und mit einer moderneren Sprache. Er erklärt die Wirtschaft seiner Tochter. Ja? Und das ist das Büchlein, sehr gut, sehr verständlich. Und auf Spanisch heißt der Titel Economía sin Corbata. Und also vor einem Jahr oder so gab es das noch nicht auf Deutsch, aber ich glaube inzwischen ja. Also das könnte dann vielleicht heißen, wie ich meiner Tochter die Wirtschaft erkläre oder so. Sehr empfehlenswert, wer sich nicht das ganze Kapital reinziehen will. Und wer will das schon? Wer will sich das antun? Das sind 3 Bände und die sind knüppeldick und in einer Sprache geschrieben. Die stammt einmal aus der Gelehrsamkeit, den Gelehrtenstuben des 19. Jahrhunderts und dann eben aus den Gedankengängen der Genies Karl Marx und seiner Mitstreiter. Ich grüße alle Hörer des Radios Niemandsland, der beste Radiosender in Barcelona, in dieser wunderschönen Stadt. Meine Damen und Herren, zum Schluss noch ein Film, der hat etwas mit dem Thema zu tun, das wir auch im Katastrophenblock angesprochen haben. Es geht um den Drohnenkrieg. Neue Doku zum US-Drohnenkrieg gibt es. Die Doku heißt National Bird. Die ist rausgegeben bei NFP Marketing and Distribution. Man kommt nicht umhin, an Donald Trump zu denken, den zukünftigen Oberbefehlshaber der US-amerikanischen Streitkräfte. Zukünftig ist schon wahr. Wie wird der designierte 45. Präsident deren umstrittenes Drohnenprogramm handhaben? Wir haben es schon gesehen, die ersten Drohnentoten, Zivilisten, Kinder, Unschuldige sind schon da. In ihrer teils erschütternden Dokumentation lässt die in Hamburg aufgewachsene und in den Vereinigten Staaten lebende Journalistin und Regisseurin Sonja Kennebeck drei ehemalige Analysten des US-Militärs zu Wort kommen. Verlassen haben diese Amerikaner das Drohnenprogramm der Air Force, weil sie starke Zweifel an der ethischen Vertretbarkeit einer vermeintlich präzisen und sauberen Waffe plagen, die bereits vielen Zivilisten das Leben gekostet hat. Das Drohnenprogramm ist falsch, sagt etwa Heather, weil ich nicht weiß, wie viel ich getötet habe. Immer wieder kommen der zerbrechlich anmutenden jungen Frau die Tränen, wenn sie von ihren Einsätzen als Videoanalystin erzählt. Um ein wenig ihres Seelenheils zurückzuerlangen, arbeitet Heather mittlerweile als Masseurin. Der unaufgeregte, meist nüchterne Erzählton dieser von Wim Wenders mitproduzierten, leichthändig und elegant montierten Doku überzeugt. Nur hier und da hätte man sich auch eine Stellungnahme von offizieller Seite gewünscht. Wichtig ist jedenfalls, dass hier auch die Opfer zu Wort kommen dürfen und, so sind es Sätze, wie der eines durch einen Drohnenangriff verkrüppelten Afghanen, die nachhallen. Manchmal bin ich so traurig, dass mein Herz explodieren möchte. National Bird, NFP Marketing und Distribution. Und noch einen zweiten Film, den ich allen empfehle, der heißt Hidden Figures. Der läuft jetzt überall in den Kinos. Der erzählt von den afroamerikanischen Mathematikerinnen, die für die NASA die Raumflüge berechneten. Die Emanzipationskomödie ist für den Oscar nominiert übrigens. Ja, das war damals 1961. Es war der globale Wettlauf im Gang. Im April 1961 haben die Sowjets den ersten Mann ins All geschickt, Juri Gagarin. Eine Demütigung für die USA. Die nächste Runde in Space Race, dem Wettlauf im All, muss gewonnen werden. Johnson, gespielt von Tarahi P. Hansen, ist eine der Hauptfiguren dieses Films, der schon rund 100 Millionen US-Dollar eingespielt hat, für die Oscars nominiert ist und nun in die deutschen Kinos kommt, hier in Spanien übrigens auch jetzt. Er erzählt von drei Afroamerikanerinnen, die bei der NASA arbeiteten, weil sie gut rechnen konnten. Hidden Figures kommt zur rechten Zeit. Seit Jahren wird den Hollywood-Studios und der Oscar Academy vorgeworfen, schwarze Themen und schwarze Künstler zu ignorieren. Gleichzeitig findet in Hollywood eine zweite Diskriminierungsdebatte statt. Schauspielerinnen würden in der Filmindustrie unterbezahlt, behauptete unter anderem Jennifer Lawrence. Nun also Hidden Figures, ein Film über drei schwarze Frauen, die einen Emanzipationskampf führen. Gäbe es in Hollywood eine Quote, hätte dieser Film sie längst übererfüllt. So viele Frauen und alle schwarz. Da sind zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen worden. Aber es gibt in Hollywood keine Quote. Und die Komödie Hidden Figures unterscheidet sich sehr von dem, was gemeinsam als schwarzes Kino gilt. Denn es ist oft ein Kino der Empörung, das von Diskriminierung, Ungerechtigkeit, Polizeigewalt, Drogen und vom Leben in der Gosse erzählt. Es ist das schlechte Gewissen Hollywoods, das sich ab und zu an seine Minderheiten erinnert. Polizeiwillkür gibt es auch in Hidden Figures. Eine Szene, ich habe sie mir im Internet angeguckt, die ist herrlich. Die schwarzen Heldinnen bleiben gleich zu Beginn auf einer Landstraße in Virginia liegen. Ein weißer Sheriff hält an und fordert drohend ihre Papiere. Als er erfährt, dass sie für die NASA arbeiten, bietet er ihnen an, sie zu eskortieren. Also rasen sie über die Straße. Nicht so schnell, ruft eine von ihnen. Ich jage gerade einen Sheriff über die Straße, gibt die Frau am Steuer zurück und drückt noch mehr auf die Tube. Das heißt, schwarze Frauen jagen einen weißen Sheriff über die Straße. Sowas hat's in den USA lange nicht gegeben. Diese Szene aus dem französischen Hit Ziemlich beste Freunde geklaut, sagt, unser Ziel ist nicht nur der Orbit, sondern gute Laune. Hören wir mal in den Trailer rein. Ich habe den hier kreisen und dann verabschieden wir uns auch schon. Hidden Figures, unerkannte Heldinnen. Die Russen haben einen Spionagesatelliten, der Fotos von Gott weiß was macht. Bringen Sie uns darauf, Harrison. Wir können kein Weltraumprogramm rechtfertigen, das nichts in den Weltraum befördert. Wir sind bald alle arbeitslos wegen dieser Schrottkarre. Du darfst die 16 Meilen gern zu Fuß gehen. Oder dich hinten in den Bus setzen. Wir schießen einen Menschen ins All. Wenn wir ihn zu schnell reinholen, verbrennt er beim Wiedereintritt. Ich brauche Berechnungen, die es noch nicht gibt. Ich brauche einen Mathematiker. Bevor die Russen ihre Flagge auf dem verdammten Mond hissen. Können Sie sich ausweisen? NASA, Sir. Das wusste ich nicht, die stellen tatsächlich... Es arbeiten viele Frauen für das Weltraumprogramm. Die Testgruppe braucht einen Rechenexperten. Dafür ist Catherine die Richtige. Sie berechnet alles, was sie wollen. Da drin war noch nie eine Farbige. Blamieren Sie mich nicht. Der wurde gestern nicht gelehrt. Verzeihung, ich bin nicht die... Sie sollten Ingenieurin werden. Ich bin eine schwarze Frau. Ich beschäftige mich nicht mit dem Unmöglichen. Ich stehe unter einem Raumschiff. Wir leben das Unmögliche. Das IBM-Datenverarbeitungssystem. Wir wollen wissen, wie man es programmiert. Braves Mädchen. Das ist John Glenn. Was tun Sie für die NASA-Ladies? Wir berechnen ihre Flugbahn. Ohne Zahlen kommt man nicht weit. Wie kannst du dich nur an einen Weißen so ranschmeißen? Das ist Gleichberechtigung. Ich darf in jeder Farbe was Hübsches sehen. Die NASA nimmt keine Frauen für ihr Ingenieursprogramm. Jedes Mal, wenn wir weiterkommen könnten. Ich möchte an der heutigen Sitzung teilnehmen. Frauen sind dabei nicht vorgesehen. Verschieben Sie die Ziellinie. Sie sollten dankbar sein, dass Sie überhaupt Jobs haben. Catherine Jones, die von Frau... Hansen, gespielte Protagonistin des Films, gibt es wirklich. Sie ist mittlerweile 98 Jahre alt und bekam 2015 von Obama die Freiheitsmedaille des Präsidenten verliehen. 1953 kam sie zur Vorläuferorganisation der NASA als Computer. Jawohl, wie ihre Berufsbezeichnung lautete, als Rechnerin. In der NASA-Kantine musste sie an einem Tisch essen, auf dem das Schild Colored Computer stand. Farbige Computer. Sind bereit. Wir kriegen das hin. Glenn? Schön, dass die NASA den guten alten Grips nicht abgeschrieben hat. Bei der Friendship 7 ist eine Fehlfunktion aufgetreten. Es brennt da draußen und es wird ziemlich heiß hier drin. Das ist der Kampf unseres Lebens, Leute. Friendship 7, hören Sie uns. Over. Werner, wir müssen raus. Tschüss, mach's gut. Roger. Also trotz Trump... Nicht verzagen, Marx oder Varoufakis fragen. Oder wie Bismarck gesagt hätte, ruhig Blut und warme Unterhosen. Schönes Wochenende, mach's gut. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, die Sendung hat Sie unterhalten, bestürzt, hat Ihnen gefallen und hat Ihnen etwas Neues gebracht. Dann würden wir uns freuen. Werden Sie glücklich. Bis nächste Woche. Übrigens, Internet... www.niemandsland.kontrabanda.org. Tschüss. Manchmal frage ich mich wirklich, was macht Fußball so attraktiv, wenn wieder ein Spiel 0-0 ausging und fast jeder Angriff lief schief. Das kann doch nicht nur sportliche Gründe haben, wenn man Fußball so sehr liebt. Also woran kann es liegen, dass man deshalb Termine verschiebt? Hinter allem steckt Geld oder Sex, sagt eine Frau, die mich gratis berät. Und sie tippt, ich wage es kaum zu sagen, auf latente Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität. Ja, die Frauen sind da offener, gilt für Frauenfußball ja auch. Oder ist es nicht wahr, dass eine Lesbe sich doch nicht zu verstecken braucht. Na egal, die Männer sind anders, sich zu outen wird kaum gewagt. Dabei hat man früher zu Abwehrspielern sogar Manndecker gesagt. Man muss so etwas nicht überbewerten, ich frag's in aller Naivität. Aber könnte es sein, das Geheimnis von Fußball ist latente Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität. Homo, homo, Homosexuell. Wenn die Körper sich lustvoll bewegen, in der Luft liegt Atem und Schweiß, und jubeln darf man wie ein Tier, das ist kein Orgasmus, ich weiß. Und zusammen duschen selbstverständlich, das geht alles auf einen Nenner. Und vor dem Spiel sagt der Trainer, wir brauchen Eiermänner. Und auf den Rängen die halbnackten Jungs, die Bengalos, der Qualm und der Rauch. Na klar, das ist kein Darkroom, aber sich nah sein kann man so auch. Nein, nein, es gibt keine Studien von keiner einzigen Universität. Aber der Gedanke, das Geheimnis von Fußball ist latente Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität. Ich rede nicht über den Bundestrainer, den ja fast jeder kennt. Das ist ein sehr sympathischer Mensch, bei dem ist sicher nichts latent. Ich sag's nur quasi nebenbei und völlig ohne Tätterettet. Und ich frag nur so, ist das Geheimnis von Fußball latente Homosexualität? Homo, homo, Homosexualität. Homo, homo, Homosexualität.